Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Virenwelle. Konfiker legt deutsche Hochschule lahm. Maidum überlastet Suchmaschinen. Computervirus Stuxnet trifft deutsche Industrie. Es sind Schlagzeilen wie diese, die uns Computernutzer beunruhigen. Da nisten sich schädliche Programme auf dem eigenen Rechner ein, bringen ihn zum Absturz, löschen Dateien oder spähen Benutzernamen, Passwörter und Geheimzahlen aus. Oder die bösartige Software sorgt dafür, dass Cyberkriminelle den Computer bequem aus der Ferne kapern und für ihre Zwecke missbrauchen können. Alles, ohne dass der Besitzer etwas davon merkt. Tatsächlich passiert genau das täglich millionenfach. Laut einer Statistik aus dem Jahr 2010 haben es 43% der deutschen Internetnutzer ab 14 Jahren schon einmal erlebt, dass ihr Rechner infiziert wurde. Insgesamt sind das 22 Millionen Betroffene. 7% der Nutzer wurden schon einmal persönliche Zugangsdaten für Online-Dienste gestohlen. Und 5%, das sind immer noch 2,5 Millionen Betroffene, ist durch solchen Datendiebstahl bzw. ganz allgemein durch Viren, Würmer und Trojaner ein finanzieller Schaden entstanden. Die Schreckgespenster der Computerwelt. Erstens Viren. Viren sind die Klassiker unter den bösartigen Programmen. Die ersten wurden in den 1980er Jahren geschrieben. Und lange Zeit waren sie die einzigen Schädlinge, die in der Computerwelt überhaupt eine Rolle gespielt haben. Das Schadprogramm, das Computervirus, verbirgt sich meist in einem Wirt. Dieser Wirt kann eine normale Programmdatei sein, aber auch ein Dokument, zum Beispiel mit sogenannten Makros. Solche Makros dienen eigentlich dazu, Routineaufgaben zu automatisieren, etwa beim Ausfüllen von Tabellen. Leider lassen sich Makros aber auch missbrauchen. Startet man nun das Wirtsprogramm oder öffnet ein befallenes Dokument, wird das Virus gleich mit ausgeführt. Ein bekanntes Virus ist zum Beispiel das Herbstlaubvirus, das Ende der 80er Jahre auftauchte. Es ließ die Buchstaben auf dem Bildschirm nacheinander herabfallen, wie Herbstblätter. Ein Weiterarbeiten war dann nicht mehr möglich. Wenige Jahre später sorgte das Michelangelo-Virus für Aufsehen. Es veränderte jeweils am 6. März, dem Geburtstag des italienischen Bildhauers, die Festplatte so weit, dass sie nicht mehr ohne weiteres lesbar war. Um sich zu verbreiten, kopieren sich Computerviren selbstständig in neue Wirtsdateien. Verschickt man eine solche infizierte Datei, zum Beispiel als E-Mail-Anhang, oder lädt sie über einen USB-Speicherstick auf einen anderen Rechner, so gelangt das Virus auch dorthin. Weitere Schädlinge? Würmer. Von ihrer Wirkung her unterscheiden sich Würmer nicht unbedingt von Viren. Allerdings verbreiten sie sich anders als diese. Sie brauchen nämlich keinen Anwender, der sie in Form einer infizierten Datei weitergibt. Würmer ergreifen sozusagen selbst die Initiative, erklärt Thorsten Dietrich. Er ist Referent im Internetsicherheitsreferat des BSI, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Ein Wurm ist ein Schadprogramm, das sich aktiv verbreitet, indem es über das Netzwerk nach anderen Rechnern sucht und versucht, in diese einzudringen. Wofür das Internet mit seinen Millionen von miteinander verbundenen Computern ideale Voraussetzungen bietet. Viele Würmer nutzen dabei E-Mail. Sie durchforsten zum Beispiel den infizierten Rechner nach Adressen. Anschließend verschicken sie sich eigenständig an sämtliche E-Mail-Adressen, die sie gefunden haben. Das können schnell mal einige hundert sein. Wird die Mail auf dem Zielrechner geöffnet oder klickt der Empfänger auf einen eingefügten Link in der Mail, macht sich der Wurm sofort auch auf diesem Computer über die dort gespeicherten Adressen her. Auf diese Weise kann sich das Schadprogramm explosionsartig verbreiten. Noch mehr digitale Quälgeister. Trojaner. Trojaner sind die Form von Schadprogrammen, die den Experten heute die größten Sorgen bereiten. Was sie so gefährlich macht, ist, dass bestimmte Trojaner auf dem befallenen Rechner eine Art Hintertür öffnen können. Sebastian Schreiber, Gründer und Geschäftsführer der SYS GmbH, kennt diese Fähigkeit aus seinem Berufsalltag. Er testet im Auftrag von Unternehmen, wie gut deren Computersysteme gegen Angriffe von außen geschützt sind. Trojaner sind Schadcode mit einer speziellen Funktion, nämlich mit der Funktion, Dritten Zugriff auf ein geknacktes System zu geben. Das ist das Besondere bei Trojanern. Das heißt, wenn ich den Rechner einer Person trojanisiert habe, habe ich die Möglichkeit, aus der Ferne übers Internet auf den Rechner zuzugreifen und dort entweder Daten auszuspähen oder den Rechner zu irgendwelchen Aktionen zu veranlassen. Ihn also fernzusteuern. Das heißt, ein Angreifer kann zum Beispiel unbemerkt eine Webkamera einschalten, die an den Rechner angeschlossen ist. Oder er kann ein installiertes Mikrofon einschalten und so ausspionieren, was in der Umgebung des Computers passiert. Die gekaperten Rechner lassen sich aber auch in ein sogenanntes Botnetz integrieren, erläutert Thorsten Dietrich vom BSI. Botnetze sind fremdgesteuerte Rechensysteme, große Netze, oft mehrere tausend oder zehntausend Rechner, die dann zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Ein wesentlicher Zweck ist eine sogenannte Denial-of-Service-Attacke. Dann werden halt diese 10.000 Rechner alle gleichzeitig auf eine Webseite gelenkt und viele Webseiten können mit einer solchen hohen Anzahl von Anfragen nicht umgehen und sind dann halt eben nicht mehr erreichbar. Das nutzen Kriminelle unter anderem aus, um die Betreiber von Webseiten zu erpressen. Viren, Würmer, Trojaner. Sie lauern auf infizierten USB-Sticks, in E-Mail-Anhängen und auf manipulierten Internetseiten. Damit man weder selbst ihr Opfer wird, noch ungewollt und unbemerkt seinen PC für eine Straftat zur Verfügung stellt, nur weil man sich ein Schadprogramm eingefangen hat, muss man den Computer schützen. Virenschutz, Firewall und gesunder Menschenverstand. Mittel gegen Computerschädlinge. Wer sich im Internet bewegt, E-Mails und Daten mit anderen Computernutzern austauscht oder auch nur USB-Speichersticks an verschiedenen Computern verwendet, der ist gefährdet. Doch man kann Computerschädlinge in Schach halten. Erster Schritt dazu, die richtige Grundeinstellung, betont Markus Linnemann. Er ist Geschäftsführer des Instituts für Internetsicherheit der Fachhochschule Gelsenkirchen. Es ist wie im realen Leben, da schließe ich auch meine Tür ab, wenn ich zu Hause rausgehe und mache die Fenster zu, so ähnlich ist es im Internet auch. Das heißt, mein Rechner muss ich auf jeden Fall schützen, da brauche ich einen Virenscanner, eine Firewall und ein aktuelles System. Der Virenschutz. Ein Virenschutzprogramm sollte wirklich auf jedem Computer laufen. Solche Programme durchsuchen automatisch Dateien nach Hinweisen, ob sich ein Computerschädling darin versteckt. Falls ja, wird die Datei entweder gelöscht oder in ein spezielles Verzeichnis verschoben, in dem sie keinen Schaden anrichten kann. Manchmal lässt sich der bösartige Programmteil auch sauber aus der befallenen Datei entfernen. Eines ist allerdings wichtig: Der Virenschutz muss aktuell sein. Thorsten Dietrich. Es gibt heute täglich neue Virentypen und Varianten, die von solchen Programmen natürlich nur erkannt werden können, wenn die auch dann über einen aktuellen Schutz verfügen und über aktuelle Signaturen verfügen. Eine solche Signatur kann zum Beispiel eine ganz charakteristische Folge von Befehlen sein, die sich im Virusprogramm findet. Um dieses Merkmal sicher zu erkennen, braucht das Virenschutzprogramm immer eine aktuelle Liste aller bekannten Virensignaturen. Am fehlenden Geld muss der Schutz von Computerviren übrigens nicht scheitern. Es gibt für Privatanwender verschiedene kostenlose Angebote, die durchaus zuverlässig arbeiten. Die Firewall. Firewall bedeutet Brandmauer. Bei Häusern soll diese Mauer dafür sorgen, dass ein Feuer nicht von einem Gebäude auf das danebenstehende übergreift. Eine ähnliche Funktion haben Firewall-Programme in der Computerwelt. Die Firewall schützt eher vor den Würmern, also das ist eben diese Art von Schadprogrammen, die sich aktiv versuchen, auf dem Rechner einzunisten und die dann versuchen, über beispielsweise das Internet den Rechner zu infizieren. Die Firewall sorgt dafür, dass eingehende Verbindungen von außen blockiert werden, sodass dieser Infektionsweg dann eben gesperrt ist. Auch eine Firewall-Software braucht man nicht unbedingt zu kaufen. Sie steckt nämlich oft schon im Betriebssystem. Man muss allerdings darauf achten, dass sie auch tatsächlich aktiviert ist. Außerdem bieten manche Router für den drahtlosen Internetzugang ebenfalls eine integrierte Firewall. Die Empfehlung der Experten, diesen Schutz ruhig zusätzlich zur Firewall auf dem Computer nutzen. Das macht es für Angreifer noch schwieriger, bis zum Rechner vorzudringen. Alle Programme auf dem aktuellen Stand. Nein, das heißt nicht, dass man sich ständig die neueste Software-Version kaufen muss, aber die vorhandenen Programme sollte man durch Updates auf einem aktuellen Stand halten. Denn immer wieder werden Sicherheitslücken im Betriebssystem oder in Anwendungsprogrammen bekannt. Sicherheitslücken, die die Autoren von Malware, also Schadprogrammen, gerne für ihre Angriffe nutzen. Aus diesem Grund versuchen Softwarehersteller, solche Schwachstellen im Nachhinein durch Updates zu beseitigen. Auch Browser sollten deshalb ständig aktualisiert werden, also die Programme, die man für das Surfen im Internet verwendet. Der gesunde Menschenverstand. Schutzprogramme können einem vieles abnehmen, aber nicht alles. Am Schluss bleibt immer noch ein großes Stück Eigenverantwortung für uns Computernutzer. Mit einem unbedachten Mausklick können wir nämlich sämtliche Sicherheitsvorkehrungen aushebeln, betont Markus Linnemann von der Fachhochschule Gelsenkirchen. Wenn Sie zum Beispiel mit E-Mails umgehen, ist ganz wichtig, dass Sie da keine Anhänge einfach so anklicken, wenn Sie nicht wissen, was da drin ist. Dass Sie keine Links anklicken in E-Mails, wenn Sie nicht wissen, woher die E-Mail kommt. Und auch da müssen Sie beachten, dass E-Mail-Adressen gefälscht werden können. Sie wissen also nie genau, ob diese E-Mail tatsächlich von dem Absender gekommen ist. Das ist im realen Leben genauso, wenn Sie eine Postkarte schreiben. Guter, gesunder Menschenverstand ist ganz entscheidend. Das heißt, jeder, der sich im Internet bewegt, sollte sich überlegen, auf welchen Link er wirklich klickt und auf welchen nicht.